le casta. Donc pas une lasta. Et j'appuie le casta. Donc pas une lasta. Et j'appuie le casta. Donc pas une lasta. Ich hab Caster, Goldbarren im Laster. Der Boy ist ein Hustler und der Broker Flaschensammler. Ich hab Gucci Taschen, Hammer, Whips und Dachterrassen. Chips verprassen mit ner krassen Bitch. Rich leben, rich sterben, Klicks kriegen weg, fliegen high. Ghetten, zwei Tabletten, Lino, Newport, Zigaretten, Dope, Weed, Coken, Speed, Lambo, Range, Rover, Jeep. Das ist alles, was ich lieb, das ist alles, was ich need. Mein Lambo Whip ist green, so wie Phosphor. Ich hab rezeptpflichtige Medikamente wie ein Doktor. Lean im Styropor, Lippen sparkling, Ice Tea. Ich rocke ein Nice Tea von Gucci, nicht von Nike. Und ich bin im Game, so wie Münzen im Casino. High wie ein Dino, das ist real und kein Kino. Ich hab so viel Geld, ich könnte Griechenland kaufen. Und mein Business ist so wie ein Läufer, Bitch, am Laufen. Ich hab viele Köster, Goldbarren im Laster. Ich hab viele Köster, Goldbarren im Laster. Ich hab viele Köster, Goldbarren im Laster. Ich hab viele Köster, Goldbarren im Laster. Mein Rari ist so rot, als ob er grad am Bluten wär. Der Lamborghini hat unter der Haube 1000 Pferde, mein Royce ist der Shit. Massage sitzt im sechsten Gang, doch chille meist im Beamer, weil ich dort am besten texten kann. Du chillst auf dem Sektempfang, ich shoppe im KDW oder Saint-Tropez. Alles gut, wenn mich Sluts im Rari sehen, kein Problem für mich, 20 Whips vor meiner Crib zu parken. Du hast kein Geld und allein, deswegen hast du mir nichts zu sagen. Du willst sein wie ich, dann sieh zu, wie du die Scheine machst. Real Talk, ich hab mehr Whips, als es Einwohner gibt in deiner Stadt. ADK in einer Nacht, das ist mehr als du im Jahr verdienst. Ich bin Fame im Land und du bleibst leider nur ein kleiner Freak, yeah. Ich hab viele Köster, Goldbarren im Laster.